Uns erscheint jener Tag, wo kein Herzeleid wird sein, keine Trübsal und Not, keine Tränen, Angst und Tod. Frieden herrscht in jenem Land, an dem selgen goldenen Strand. Welch ein Tag, glorreicher Tag, wird das sein. Welch ein Tag wird das sein, wenn mich Jesus einst ruft heim, meinen Heiland ich da seh'n, der aus Gnaden mich ersehn, und er nimmt mich an der Hand, führt mich durchs verheißene Land. Welch ein Tag, glorreicher Tag, wird das sein. Erklingt Freudensang aus des Herzens tiefstem Drang, denn mein Heiland nahm mich an, sprach mich frei von Sündenbahn. Drum ertönt mein froher Sang aus des Herzens tiefstem Drang. Welch ein Tag, glorreicher Tag, wird das sein. Keine Sorgen sind dort, Fried und Freud erfüllt den Ort, keine Krankheit noch Leid, noch ein Jauchzen alle Zeit, und für immer darf ich sein mit dem Heiland dort vereint. Welch ein Tag, glorreicher Tag, wird das sein. Welch ein Tag wird das sein, wenn ich Salzfrucht heim, meinen Heiland ich da seh'n, der aus Gnaden mich ersehn, und er nimmt mich an der Hand, führt mich durchs verheißene Land. Welch ein Tag, glorreicher Tag, wird das sein. Meinen Heiland tief da seh'n.